Unser Möpschen ist weit weg in Halle, doch wir lieben sie doch alle, auch in Halle, auch in Halle. Schlafe schön in deinem Fremdenbett, oh je, du bist ja so weit weg. Zurück in unser Haus, denn ohne dich ist das Leben nur ein einziger Chaos. Und nicht vergessen, ich heiße Klaus. Und Kater, Findus vermisst dich auch noch sehr. Genauso wie Otto Karl, dein einziger Sohn und Lieblingsbär, oh yeah. Nun bist du wieder hier, beim super kühlen Bier. Und das Haus ist wieder voll, und das Leben wieder ganz toll. Und das Haus ist wieder voll.